Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib, heute verantwortet von der protestantischen Kirchengemeinde. Sie hören Pfarrer Alexander Ebel. Der Kaffee am Morgen und die Tageszeitung dazu, vielleicht etwas Frühsport, der Spaziergang am Nachmittag, die Zeit für das gute Buch oder das Hobby, der Fernsehabend, der Stammtisch oder der Vereinsabend einmal in der Woche, das Telefonat oder Treffen mit der besten Freundin, der Ausflug am Wochenende oder der Familienbesuch, das sind Rituale, Alltagsrituale. Sie helfen, mich auf mich selbst zu besinnen, meine Gesundheit, mein Wissen und Können, meine Entspannung, meinen Freundeskreis, meine Familie. Das Läuten der Kirchenglocken zu bestimmten Tageszeiten, das Tisch- oder Abendgebet, der Gottesdienstbesuch, die Abendmahlsfeier und Taufen, Trauungen, Trauerfeiern, auch das sind Rituale, Glaubensrituale. Im Unterschied zu den Alltagsritualen verweisen sie nicht nur auf mich selbst und diejenigen, die mir nahestehen, sondern auf etwas Höheres, womit ein tieferer Sinn unseres Daseins verbunden ist. Sie helfen, mich auf Gott zu besinnen, darauf, dass mein Leben sich nicht mir selbst verdankt, dass es ein Geschenk ist, dass ich gewollt und angenommen bin, dass ich mich nicht selbst erlösen kann und dass ich hoffen darf über dieses Leben hinaus. Gemeinsam ist beiden Ritualformen, den Alltagsritualen und den Glaubensritualen, sie helfen, Struktur zu geben. Den Tagen und Wochen, dem Jahr, dem ganzen Leben. Für viele dieser Rituale sind die Zeiten und Orte von außen vorgegeben, sodass wir uns danach richten können. Andere haben wir über Jahre hin eingeübt, sie sind zur Gewohnheit geworden. Nun ist wegen der Kontaktsperre und den sonstigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens vieles davon weggebrochen. Die Tage drohen, strukturlos zu werden, ein Einheitsbrei ohne Rhythmisierung, ihre Ecken und Enden fransen sozusagen aus. Das ist vor allem für alleinstehende Menschen schwierig, auch für Menschen, die keine Arbeit haben oder ihr derzeit nicht nachkommen können oder dürfen. In vielen Familien äußert es sich auch nochmal anders. Die Kombination zu Hause für den Schulunterricht der Kinder sorgen und zugleich den eigenen beruflichen Verpflichtungen im Homeoffice nachkommen zu müssen, das überdeckt alles so weit, dass auch dabei gewohnte Rituale auf der Strecke bleiben. In der gegenwärtigen Situation mag es deshalb hilfreich, wenn nicht gar notwendig sein, sich über seine eigenen ritualisierten Abläufe Gedanken zu machen und sie bewusst zu gestalten. Die Alltags- und die Glaubensrituale. Wo und wie sollen sie jetzt Platz haben in meinem Leben? Und sich dann diese Ritualtermine mit sich selbst in den Kalender eintragen und sich wirklich jeden Tag daran erinnern lassen, vielleicht den Wecker dafür stellen. Das sind kleine Tricks, die helfen können. Der Apostel Paulus schreibt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dass wir diese Tage als Chance zur Erneuerung erfahren, im persönlichen Leben wie auch gesellschaftlich, das wünsche ich uns allen. Und so beten wir. Gott, angesichts all dessen, was heute wieder so gesagt, gehört, geschrieben und gelesen wird, Klärendes, Verwirrendes, Tröstendes, Verletzendes, hilf mir dabei, auch einmal stille zu werden, einen Augenblick oder auch etwas länger. Ich weiß, es tut gut, den Gedanken eine andere Richtung zu geben. So schwer fällt es mir oft, Gott, zur Ruhe zu kommen, Besinnung zu finden und in diesen Tagen auf das zu achten, was mir selbst ganz tief drin gut tut, meiner Seele und den Seelen der Menschen, die mir nahestehen, und auch Zeiten und Orte für dich, Gott, zu finden. Ich danke dir dafür, dass und wie du mich liebst, und wie du bei mir bist und mich begleitest und trägst und tröstest. Bleibe bei mir, Herr, mit deinem Geist und schütze und bewahre auch alle anderen, an die ich jetzt und oft denke. Amen. Sie hörten eine Telefonandacht von Pfarrer Alexander Ebel. Dieses Angebot gestalten evangelische und katholische Kirche im Wechsel. Neue Andachten erscheinen viermal wöchentlich, am Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag. Nach dem Signalton können Sie mir eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie lieber persönlich mit mir sprechen möchten, ein seelsorgerliches oder anderes Anliegen haben, haben Sie keine Scheu, die Nummer des protestantischen Pfarramts zu wählen, 39 87 27. Ich bin gerne für Sie da. bleiben sie behütet und getragen vom Segen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und auf Wiederhören.